Hallo und herzlich willkommen zum 121. Conancast. Heute geht es um den neuen Sonderband namens Double Face Edition, der ab heute hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Handel erhältlich ist. Heute, das ist der 4. April, wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört. Und rechtzeitig mit dabei ist heute auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, willkommen zur Third-Person-Besprechung des Bandes. Genau, und wie so üblich schauen wir uns erstmal die äußere Aufmachung an. Wir haben vorne das Logo, wo verschiedene Charaktere mit drauf sind, nämlich Shinichi, Conan, Wermut, Kir, Aihaibara, Bourbon und Akai. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nein, alle gut. Ja, über diese Person wird es auch in diesem Band, oder um diese Person wird es in diesem Band gehen. Die haben nämlich alle ein Double Face. Kleiner Spoiler für alle, die noch nicht auf dem aktuellen Stand sind, aber das solltet ihr auch sein, wenn ihr diesen Band in den Händen habt. Ja, oben haben wir den Double Face Edition Sticker draufgepappt, wie es schon häufiger der Fall war. Bei anderen Sonderbänden unten das Egmont Manga Logo in weinrot gehalten. Ja, genau, die typische Aufmachung eines Sonderbandes mit der schwarzen Wand im Hintergrund. Im japanischen Original ist das Cover genau gleich, nur die Mauer ist ein bisschen heller geraten. Sehr viel heller eigentlich sogar. Ja, sehr viel heller, ja. Das ist also da sind, bei uns sind ja im Prinzip die Steine schwarz und nur die Ränder quasi in so ein Neon-Dunkelblau eingefärbt und im japanischen eigentlich fast komplett türkis das Cover. Da muss ich sagen, das Deutsche gefällt mir ja deutlich besser. Finde ich auch tatsächlich, weil es ja auch hier in diesem Band sehr stark um die schwarze Organisation geht. Dieses Schwarz passt dann doch deutlich besser. Ich glaube, das sind alle anderen Sonderbände, haben auch die gleiche Farbe. Von daher reiht sich das natürlich gut darin ein. Ja, genau, auf dem Buchrücken haben wir Conan und Shinichi. Ja, alles wie gehabt, sieht auch alles soweit gut aus. Auf der Rückseite haben wir wie gewohnt einen Einleitungstext. Kaito Kid im Schlüsselloch. 6 Euro kostet der Band bei uns, 6,20 Euro in Österreich. Egmont-manga.de ist der Webseitenverweis, Kategorie Mystery. Soweit dazu, dann schlagen wir den Band erstmal auf und erblicken dort eine weiße Seite. Und wenn wir diese weiße Seite überblättern, kriegen wir eine schwarze Seite und noch eine weiße Seite. Und dann kommen wir zum Inhaltsverzeichnis, wo auch alle relevanten Fälle abgedruckt sind. Wir haben erstmal den Fall, in Anführungszeichen, Comeback und der Einsatz des Lebens. Möglichkeit Nummer 3, der schwarz gekleidete Ritter, wo jeder natürlich sofort weiß, was da Sache ist. Genau, danach noch den Fall Comeback und der Einsatz des Lebens, Shinichis Rückkehr und der Ort des Versprechens. Das sind die beiden Fälle, in denen sich auf Shinichi oder Conan fokussiert wird. Danach haben wir den Fall Conan vs. Kaito Kid. Da geht es um die zweite Identität oder die Doppelidentität von Kaito Kid natürlich. Dann haben wir den Fall Ein Schatten, der sich Haibaras Geheimnis nähert. Da geht es natürlich um Aihaibara. Danach kommt der Fall Mord in New York. Da geht es um Wermut. Anschließend Zusammenstoß von Rot und Schwarz, Erwachen, Störung, Verkleidung, Testament, Verdacht. Sehr klobige Titel hier, da geht es um Shuichi Akai in einem kurzen Kapitel. Danach haben wir Kir in 2 Kapiteln. Der Fall nennt sich Black Impact, die Organisation in greifbarer Nähe. Und abschließend Jodys Erinnerung und die Kirschblütenfalle. Da geht es aber nicht um Jody, sondern um Bourbon. 3 Kapitel zum Abschluss. Ja, und dann haben wir unten noch eine Auflistung von Zusatzinformationen, die uns am Ende eines jeden Falls noch erwarten zu den jeweiligen Charakteren. Genau. Ja, da ist mir auch gleich schon bei der Charaktervorstellung der erste Fehler ins Auge gefallen. Ja, ich wollte es nicht sagen, aber tatsächlich warum ist der erste Fehler, ja. Na gut, man kann schön es anmerken, dass wir da die Namen aufgelistet haben und ja, der Name von Shio Miyano, da ist leider nicht ganz vollständig, da fehlt das zweite H, was aber später, so viel sei jetzt schon mal verraten, dann seinen Weg gefunden hat. Dann schauen wir, bevor wir in den Band reinschauen, nochmal hinten ins Impressum, wo auch wieder einige interessante Namen sind, nämlich als verantwortlicher Redakteur diesmal wieder mit dabei, Marco Walz, dein zweiter Detektiv-Conan-Band, beziehungsweise der erste Sonderband, der unter seiner Führung veröffentlicht wird. Er hatte ja vorher schon Band 95, wo wir auch schon einen Podcast zu gemacht haben, veröffentlicht oder als verantwortlicher Redakteur betreut. Gestaltung hat Claudia V. Willhauer, Koordination von Manuela Rudolph. Und übersetzt wurde das Ganze von Josef Scharnel und Cordelia Suzuki. Hierbei muss ich sagen, mir ist noch eine kleine Ungereimtheit aufgefallen, die ich sehr interessant finde. Und zwar heißt dieser Band ja eigentlich Double Face Edition. So, jetzt schauen wir ins Impressum und sehen dort Detektiv Conan Double Face ohne Edition von Gosho Aoyama. Aus dem Japanischen mit dem Originaltitel Meitante Conan Double Face Selection. Ich weiß nicht, warum hier plötzlich von Selection zu Edition gewechselt wird und dann oben auch noch im Deutschen bei Double Face komplett das Edition oder Selection weggelassen wird. Also es ist kurios. Also so viel, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Also die Selection, das mag EMA ja scheinbar nicht. Die japanische Sondermänner heißen ja gerne mal so im Japanischen. Tatsächlich ist der Titel auch korrekt. Der heißt im Englischen Selection. Oder Serukushon. Das Double Face ist interessant, weil auf den vorläufigen Covern, das hatte ich damals auch in der News, glaube ich, so drin stehen, hieß der Band auch noch Double Face. Der andere Sonderband hieß auch noch Dead or Alive. Auf den vorläufigen Covern stand das auch noch so drauf. Nur später haben sie es dann auch auf den Covern zu Double Face Edition geändert. Ah, okay. Also ja. Ich schätze mal dann, wenn das auch im Impressum, wie es jetzt im Impressum so steht, dass das scheinbar zumindest eine Zeit lang der gewählte Titel ist und sie sich dann später nochmal anders überlegt haben und dann aber vergessen haben, das Impressum nochmal anzurühren. Scheinbar. Klingt aber deutlich besser, muss ich sagen, mit der Double Face Edition. Denn, also, wenn du ein Band hast, der heißt auf Deutsch Detektiv Conan doppeltes Gesicht, denke ich mir auch erstmal, ja, schön für die mit dem doppelten Gesicht. Aber doppeltes Gesicht Edition oder Ausgabe, so auf Deutsch übersetzt, das ergibt schon mehr Sinn. Von daher finde ich gut, dass es hier nochmal geändert wurde. Im Impressum dann ja offenbar nicht. Und warum das Selection rausfällt, war das auch schon bei vorigen Sonderbänden so? Hattest du angedeutet, die, ne? FBI ja. Selection hieß FBI Selection. Und im Deutschen hieß sie FBI Edition. Nee, gar nicht wahr. Bei uns hieß sie auch Selection. Stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie. Ja, deswegen okay. Habe ich mich auch gefragt, warum wir jetzt nicht auch die Selection haben. Weil, weiß nicht, ich spreche Selection lieber aus als Edition. Ah, okay, aber bei der Special Romance Edition war es tatsächlich die Selection in Japan. Also, das ist kurios, warum dann bei der FBI Selection, der bisher die einzige Ausnahme bisher gemacht wurde. Ja. Stimmt, das hatten wir damals auch angesprochen, als der nächste Band nach der FBI Selection rauskam, warum jetzt wieder Edition benutzt wurde anstatt Selection. Ja, die Kick It Like Con hieß auch Soccer Selection zum Beispiel. Aber Kick It Like Con ist dann ja als Name sowieso vollkommen aus der Reihe. Und auch vom Design und der ganzen Aufmachung her ist die Kick It Like Conan Selection oder was auch immer deutlich zu unterscheiden von den anderen Sonderbänden. Mit den Stickern und was da nicht nur alles mit dem aufklappbaren, wie nennt man das? Klappbroschüre. Ja, haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Genau, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Und die Farbseiten oder Farbcovern, die dann mit drin waren. Ja, auch deutlich teurer, ne? 9,99 war ja der Preis, wenn ihr mich nicht alles irrt. Jetzt haben wir hier die Double Face Edition, auch wieder, wie ihr schon vielleicht gehört habt, ein Sonderband, der aus dem japanischen Original kommt, also kein Deutschland-exklusiver Sonderband, sondern wir haben hier eine japanische Vorlage, die uns leider momentan nicht vorliegt, aber das hindert uns nicht daran, durchzustarten mit dem ersten Fall oder mit den ersten zwei Fällen, wo es um Shinichi geht. Wir haben zuvor noch eine kurze Zusammenfassung von Fall 1, aber das wird uns jetzt Lasse vorstellen. Genau, denn wir befinden uns, wie könnte es anders sein, wenn es um Shinichi geht, natürlich wieder in dem Fall um das Tetan-Schulfest und das Theaterstück. Vom Theaterstück kriegen wir, wie gesagt, nichts mit. Das ist nur in der Zusammenfassung drin, vom ersten Kapitel 255. Stattdessen starten wir durch mit den letzten zwei Kapiteln des Falls, beziehungsweise dem mittleren und dem letzten, Kapitel 256, wo natürlich der Schwarze Ritter ermittelt. Wir denken immer noch, Conan ist da und da ist der Schwarze Ritter und Shinichi bzw. Heiji ist auch noch da. Verwirrung, Verwirrung. Und das dicke Ding, was man natürlich am Ende des Kapitels mitteilt und gleich zu Anfang des Bandes quasi, ist Shinichis Enthüllung als Schwarzer Ritter, wo dann auch alsbald der Fall um den Giftmord in der ersten Reihe gelöst wird. Und hier quasi die ganzen Anstrengungen mit Conan, der sagt, Shinichi ist ein Idiot in Gedanken, und wurde reich wissen, hä, Double Face ist doch eigentlich er, wie ist das jetzt? Doch Gott sei Dank gibt der nächste Fall, der hier ebenfalls im Band mit enthalten ist, nämlich, wie wir es im deutschen Anime kennen, die letzte Fahrt vom Chef. Hier, wie gesagt, die japanischen Anime-Titel im Inhaltsverzeichnis genommen, denn das ist jetzt der Fall, wo Shinichi und Ran sich ins Restaurant begeben. Vorher natürlich noch die klassische Unterhaltung zwischen Shinichi und Conan, beziehungsweise der verkleideten Haibara, wo auch nochmal die ganze Täuschung erklärt wird und alles. Das heißt, es fällt gar nicht mal so sehr ins Gewicht, dass wir das erste Kapitel nicht hatten, und wir hatten ja auch die Zusammenfassung. Und dann begeben sich Shinichi und Ran, wie gewohnt, in das Restaurant Arsène, und dort passiert ein Mord. Shinichi will erst nicht weg, doch Ran sagt, ach komm, geh, und am Ende des Falls kann Shinichi das Verbrechen klären, doch das Gegenmittel lässt nach, und er konnte Ran nicht sagen, was er wollte, aber seine Identität wurde geschützt. Ja, wie gesagt, ein extrem klassischer Fall. Kennt man ja wahrscheinlich vielleicht auch aus der Shinichi Edition der Deutschen. Oder natürlich aus Band 26. Ja, ein extrem klassischer Fall, und als Einführung hier für das Thema Double Face, Doppelidentitäten, vermutlich die beste Wahl. Weil es ist einer der ikonischsten Fälle, beschäftigt sich mit dem Protagonisten und zeigt diese Eigenschaften des Double Face vielleicht besser als jeder andere Fall mit Haibaras Verkleidung. Weil es tatsächlich auch buchstäblich ein Double Face ist, weil Conan und Shinichi gleich aussehen. Ja, dieser Fall gehört absolut in diesem Band. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich war auch sehr, ja, ich sag mal, begeistert davon, dass dieser Fall hier mit als erstes ja auftaucht, weil eben auch die große Problematik Conan ist Shinichi hier ja direkt angesprochen wird und gezeigt wird halt, dass Ran im Prinzip weiß, Conan ist Shinichi, und das ist ja das zentrale Problem. Und dann versucht Heiji erst da sein Glück, indem er neben Conan auftritt, was aber nicht so ganz klappt. Und dann kommt ja Shinichi wirklich auf die Bildfläche. Und ja, als er dann gegen Ende des ersten Kapitels wieder zusammenbricht und man denkt, oh, jetzt schrumpft er wieder zusammen, haben wir dann den nachfolgenden Fall direkt auch noch, wo er auch weiterhin Shinichi ist und ja, dann da mit Conan zusammen rumläuft. Also ja, wirklich sehr gut, dass der Fall hier drin ist. Der gehört auch definitiv hier rein. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Ich fand die Zusammenfassung am Anfang, ja, ist in Ordnung. Man wird natürlich ein bisschen ins kalte Wasser reingeworfen mit dem Fall, wenn man ihn nicht mehr ganz so stark in Erinnerung hat. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Man kommt sehr gut eigentlich rein und kann das Ganze nachvollziehen. Und es geht ja hier auch nicht darum, den Fall komplett nachzuvollziehen, sondern eher um die Doppelidentität, die hier vorliegt, nämlich mit Conan und Shinichi. Und in so einem Band, wo es um doppelte Identitäten geht, muss man natürlich auch den Hauptcharakter mit abbilden. Ja, ist man natürlich ein bisschen in der Zwickmühle, welchen Fall man hier mit reinnimmt. Man hätte natürlich auch jeden anderen Fall reinpacken können, wo sich Conan wieder in Shinichi verwandelt. Da gibt es ja einige. Zum Beispiel den ersten, wo wir Aufeinandertreffen mit Heiji und so weiter und so fort. Aber ich denke, hier ist das Spiel auch mit diesen verschiedenen Identitäten, wo Aihaibara noch mit reinspielt und Heiji. Das Zusammenspiel ist halt sehr gut, und deswegen denke ich, das ist eigentlich der ideale Fall hier für so ein Double Face Edition Sonderband. Ja, und auch danach, dass er kurz seine alte Identität wieder zurück hat und seinen alten Alltag sozusagen erlebt, das finde ich sehr gelungen und gibt einen guten Einstieg in diesen Band, sodass man ja gespannt ist, welche Identitäten noch aufgelöst oder aufgeschlüsselt werden. Ja, wir haben ja am Ende des Falls oder des zweiten Falls haben wir ja noch eine kurze Akte, wo Conan Edogawa bzw. Shinichi Kodo kurz dargestellt werden, nochmal auf 4 Seiten ganz kompakt zusammengefasst, seine wichtigsten Fälle oder wichtigsten Ereignisse, die es so gab, rund um Conan und Shinichi. Das ist, wie gesagt, bei jedem Charakter, nach jedem Fall wird dieser Charakter oder die doppelte Identität nochmal kurz dargestellt und ja, wichtige Schlüsselereignisse niedergelegt. Ja, das ist immer ganz nett gemacht. Hier auch beim ersten Mal zum Beispiel Conan und Shinichi, da sind halt die verschiedenen Fälle. Zum Beispiel, wie ich sagte, der Giftmord ist hier auch mit enthalten. Oder Mörder Shinichi Kodo. Jeder wird sofort den Fall vor Augen haben. Sowas wird hier irgendwie nochmal nochmal genannt, auch mit den entsprechenden Verweisen meistens, wo dieser Fall nochmal nachgelesen werden kann, in welchen Bänden, falls man sich genauer dafür interessiert oder denkt, huch, den Fall kenne ich gar nicht mehr, kann man da nochmal nachlesen. Auch sehr gelungen, wie ich finde. Das wertet den ganzen Sonderband nochmal auf, als dass man nur die ganzen Kapitel aneinander geklatscht bekommt. Kleiner Wermutstropfen ist natürlich noch, dass die Bilder, die eingeblendet sind, die Panels, dass sie weiterhin nur auf Japanisch sind, also dass man die nicht mitlesen kann. Das war ja auch bei vorigen Sonderbänden schon so, die aus dem Japanischen kamen. Da hatten wir auch nur die japanischen Sprechblasen entsprechend. Das ist ein bisschen schade, aber also das tut jetzt nichts groß zur Sache, muss ich ehrlich sagen. Das geht auch so. Ja, der ewig alte Diskussionspunkt, nicht wahr? Das war ja, da haben wir ja früher schon öfter mal drüber geredet. Ja, ich finde es ein bisschen schade trotzdem. Hatte vielleicht gehofft, jetzt wo es halt in der Führungsetage eine Änderung gab für die Konsachen, dass sich das jetzt vielleicht auch ändert, aber weiterhin nur die Kästen. Naja, ein bisschen schade, aber kein Weltuntergang. Ja, also man weiß ja auch nicht, ob es nochmal irgendwie extra Bearbeitungsgebühr gekostet hätte, keine Ahnung. Ja, von daher, ich finde die Akten an sich auch sehr gelungen, auch dass man, wie Philipp schon sagte, hier diese Fallzusammenstellungen hat, weil man dann auch ja mal wieder Lust bekommt, den einen oder anderen Fall mal wieder zu lesen. Also mir ging es zumindest so. Also, dass man dann sein Conan-Regal nochmal durchstöbert nach den Bänden. Ja, was ich persönlich so ein bisschen, also ja, jetzt schon so allgemein an den Akten schon mal so kritisiere, ist, ich finde sie teilweise etwas überladen mit den Informationen, wie dann, dass halt an jedem kleinen Bild ist nochmal ein Text und der ist dann auch manchmal schräg gedruckt, da muss man den Band zur Seite drehen, um das auch wirklich komplett nachvollziehen und lesen zu können, und das ist halt ja mit den Überschriften manchmal auch so, man muss halt den Band so ein bisschen drehen, damit man das alles gut lesen kann, und so finde ich, wirkt es ja, dass es etwas überladen ist, man wollte möglichst viele Informationen auf diese Seiten bringen und hat einfach alles, was man an Infos hat, damit reingebracht. Ja, dem kann ich eigentlich auch nur zustimmen. Also, wenn man das erste Mal durch die erste Akte hier durchgeht, dann kommt es einem doch sehr lang vor, was hier alles für Fälle aufgeschlüsselt werden. Aber es sind natürlich tatsächlich sehr viele Fälle, die es auch schon zu den verschiedenen Charakteren bisher gibt. Und von daher ist die Entscheidung vielleicht auch schwer gefallen, oder man wollte hier tatsächlich möglichst viel Informationen reinbringen. Vielleicht hätte man das auch mit den Bildunterschriften ein bisschen anders lösen können, dass man eher einen großen Text hat und gar nicht explizit auf die einzelnen Bilder jeweils eingeht. Ja, das mit dem Band drehen ist natürlich tatsächlich auch so eine Sache. Das ist ja beim Japanischen ist ein bisschen einfacher zu lösen. Ansonsten natürlich auch ein bisschen schade, dass man hier, also der Band ist ja, also der ganze Sonderband ist ja wie gewohnt etwas tiefer als die normalen Conan-Bände, also etwas, ja, wie gesagt, ja, tiefer halt. Dadurch, dass er halt ein bisschen dicker ist, hat man in der Mitte bei den normalen Fällen etwas mehr Platz zum Lesen, auch wenn man die, dass man ihn nicht zu sehr aufschlagen muss. Was ist das? Ja, ich versuche was zu erklären. Punkt. Ja. Währenddessen hat man bei den Akten den ganzen Platz tatsächlich mit Text gefüllt. Also man muss ihn wirklich dann komplett aufschlagen. Da hat man nicht in der Mitte diese Lücke gelassen an beiden Seiten, also innen beim Knick, sondern schreibt komplett in den Knick rein, dass man den Band ganz weit aufschlagen muss, um sehen zu können, was da jetzt wirklich steht. Und das ist halt irgendwie, denke ich mir, ja, man macht erstens, holt man sich den Platz hinzu, indem man den Band tiefer macht, und dann schreibt man da einfach doch was rein. Das dachte ich mir, nee, so ganz sinnig ist das jetzt nicht. Aber hey, ja gut, machen wir weiter mit dem zweiten Fall. Da geht es, wie gesagt, um Kaito Kid. Da haben wir 4 Kapitel zwischen dem ersten Aufeinandertreffen von Conan und Kaito Kid, das ja vielen von euch auch noch in Erinnerung geblieben sein wird. Wir haben zunächst Ran und Sonoko und Conan, die auf der Straße gehen, und dort sehen sie eben Kaito Kuroba. Ist der Name. Genau, es geht wie gesagt um das erste Auftreten von Kaito Kid. Der will den Black Star aus dem Baker Museum stehlen. Deswegen hat er ein Ankündigungsschreiben geschickt mit einem großen Rätsel, das Conan, Kogoro und alle Umliegenden versuchen zu lösen. Allerdings gelingt es nur Conan, und deswegen kommt es zur ersten ja, Begegnung zwischen Conan und Kaito Kid auf dem Dach des Gebäudes, wo Conan sein Feuerwerk zündet. Ihr alle werdet diese Szene vor Augen haben, die ist ja legendär in Detektiv Conan-Kreisen. Ja, Kaito Kid verschiebt seinen Diebstahl. Er will den Black Star dann klauen, wenn er auf einem Schiff transportiert wird. Dort gibt dann die Mutter von Sonoko diverse Perlen an alle Teilnehmer aus, die alle Fälschungen sind. Nur eine Perle ist die echte und Kaito Kid versucht, diese zu stehlen. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt nochmal einen kurzen Überblick bekommen, worum es in diesem Fall geht. Finde ich auch sehr gelungen, tatsächlich auch, um die Doppelidentität von Kaito Kid hier darzustellen, da das ja auch wirklich der, ich glaube, einzige Auftritt von Kaito Kuroba ist in der Detective Conan Serie. Also was anderes hätte man hier gar nicht nehmen können, wenn man Kaito Kid in diesen Sonderband reinpacken wollte. Und dazu hat man sich ja entschieden. Von daher, ja, für mich der beste Fall für Kaito Kid oder Kaito Kids Doppelidentität passt perfekt dazu. Ja, ich muss sagen, das erste Mal, als ich es gesehen habe, war ich ein wenig verwirrt, weil ich dachte, wieso taucht denn jetzt hier Kaito Kid auf, weil ich bei doppelten Identitäten natürlich eher bei Personen war wie Conan, Haibara und Wermut, also auch Personen, die mit der Organisation zu tun haben. Aber dann, ja, das mit Kaito Kid und Kaito Kuroba stimmt natürlich auch und deswegen, ja, er ist auch der Verkleidungskünstler, von daher passt es hier natürlich dann auch rein und ja, das war auch ein sehr schöner Fall, das auch mit dem Schiff, der da wird ja dann eben auch gezeigt, wie Kaito in die verschiedensten Rollen schlüpft, einfach so. Und ja, war auch schön. Ja, den Fall an sich kennt man ja. Finde ich einen schönen, gelungenen Fall, weil da auch viele bekanntere Personen aus Conan auftreten, so aus früheren Manga-Filmen. Das war sehr schön, wieder mal zu lesen. Und ja, deswegen, ja, gefällt mir das auch gut, dass halt hier der Fall mit drin ist und ja, wie Philipp schon sagte, wenn man nur diesen einen Fall hat, kann man natürlich auch nur den einnehmen. Ja, ja, jetzt wo mir es gerade auffällt, Kaito Kid ist ja gar nicht auf dem Cover des Bandes abgebildet, aber dafür im Schlüsselloch. Das ist ja auch perfekt. Ja, also vorne tatsächlich die ganzen organisationsbezogenen Charaktere und hinten dann Kaito Kid so als, tada, ich bin auch noch da, hey Leute, beachtet mich. Kaito Kid hat sich noch reingeschlichen irgendwie. Ah, ja genau, reingestohlen ins Bild. Ja, ja, dann haben wir nach dem Kaito Kid-Fall auch noch eine Akte, auch wieder über Kaito Kid. 4 Seiten zu seinen verschiedensten Fällen, wo die aktuellen immer noch gar nicht aufgelöst wurden. Das finde ich immer ein bisschen, ja, naja, das haben wir auch später nochmal, dass einige Fälle nicht ganz ernst dargestellt werden, sondern hier kauft euch den richtigen Band und dann seht ihr, was, wie es wirklich ist. Und ein Fauxpas, der natürlich noch mit dabei ist, ist, dass auf der Seite mit den Doppelidentitäten Kaito Kid oder Kaito Kids doppelte Identität als Shinichi Kodo dargestellt wird. Also, ja, ja. Filmkenner dürften sagen, ja, das stimmt natürlich, aber im Manga, ich weiß nicht. Hat er sich schon jemals als Shinichi verkleidet? Im Manga nicht, nein. Nein, nee. Im Manga nicht. Also ich habe erst gedacht, es war der Fehler, weil ja Ran den Kuroba am Anfang sieht und denkt, hey, das ist Shinichi, dass sie das darauf irgendwie gemünzt haben, aber dann nach näherem Überlegen fiel mir dann auf, nee, da haben sie irgendwas falsch gemacht. Nee, die haben es einfach von der ersten Akte kopiert, wo Shinichi Kodo genau an der gleichen Stelle steht und haben dann einfach vergessen, den Text wegzuretuschieren. Ja, aber es ist doch so groß. Ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, Olli. Das Shinichi Kodo vor lauter Akten nicht oder was ich was. Ja, also da hätte natürlich Kaito Kuroba wahrscheinlich reingehört. Das ist ja seine bekannteste Doppelidentität, die ja auch in diesem Fall, ja, zentral, zentrale Rolle spielt sie nicht, aber ja, auftaucht. Ja, es steht ja dann in dem Text auch unten drunter, Kaito Kuroba. Ah, ja, okay. Und auch links steht Kaito Kuroba. Ja, gut, also Kaito Kuroba hätte da reingehört. Stattdessen steht dort Shinichi Kodo. Für alle, die die Filme noch schauen wollen, ein erheblicher Spoiler. Und die Akte greift auch noch wieder dieses Ding auf mit, warum sich Shinichi und Kaito so ähnlich sehen. Sind die beiden am Ende etwa verwandt? Was ja Gosho Aoyama auch immer in Interviews so, warum sehen sie sich eigentlich so ähnlich, sagt Gosho, kann ich nicht sagen, hihihi. was hier leider auch in der Akte drin ist. Ich hoffe, Gosho trollt, weil wenn Kaito und Shinichi auch noch verwandt sind, dann glaube ich an gar nichts mehr. Aber naja, das sei der Akte nicht angelastet. Nein, nein, nein. Also die Akte ist auch tatsächlich sehr informativ, muss ich sagen, mit den verschiedenen Diebstählen, wo ich einige auch gar nicht mehr so präsent vor Augen hatte. Also wirklich, wirklich auch gut gemacht und ja, tadellos, muss man fast sagen, auch wenn mal Makoto als Kaitos Rivale. Ja gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Fall, in dem Aihaibara im Zentrum steht, ein Schatten, der sich Haibaras Geheimnis nähert. Und was das für ein Schatten ist, das erklärt uns jetzt Olli, beziehungsweise ihr wisst es ja wahrscheinlich schon. Ja. Ja, es ist, um es grob zum Anfang zu bringen, der Auftaktfall für den Mystery Train, den wir ja auch alle kennen. Ja, da ist es im Prinzip so, wir begleiten die Detective Boys, die halt zum Campen fahren mal wieder, und am Anfang reden sie über diesen Mystery Train Pass Ring, der eben in dem darauffolgenden Fall, der hier nicht enthalten ist, eine große Rolle spielen wird. Ja, Conan ist dabei erkältet und als Ai ihm eine Medizin geben will, ja, sieht er halt, dass sie das Gegenmittel dabei hat und will es natürlich haben, kriegt es aber dann natürlich nicht. Ja, nebenbei spielt sich das Geschehen so ein bisschen bei den im Café Poirot ab, wo Ran, Kogoro und der Kellner Toro Amuro, ja, so ihre Zeit verbringen. Der Hauptteil spielt aber, wie gesagt, auf dem Zeltplatz. Und ja, da kommt dann nochmal eine Anspielung an das eigene Territorium, was Subaru Okiya gesagt hatte in einem vorigen Fall. Und ja, dann teilen die sich so ein bisschen auf, wer was macht. Die Kinder, das sind Genta, Mitsuhiko, Ayumi und Ai, sollen Feuerholz für spätere Essen sammeln. Und Conan fährt mit Professor Agasa in einen nahegelegenen Einkaufswagen, um eben die ganzen Zutaten zu kaufen. Dort treffen sie auf Masumi ganz zufällig. Ja, und sie schließt sich den beiden dann an, fährt dann mit zum Zeltplatz. Ja, die Kinder finden dann beim Holzsammeln, sehen sie dann, wie jemand eine Leiche vergräbt und ja, flüchten dann sozusagen vor dem Täter. Der ja, sperrt sie dann wiederum in der Hütte, wo sie sich später verstecken, ein. Und die wird dann halt später angezündet und da ja, entwickelt sich sozusagen ein Überlebenskampf. Später greift Ai dann sozusagen zu dem Gift, was sie bei sich hat, um sich dann eben in ihre frühere Identität Shio Miyano zurückzuverwandeln und die Kinder zu befreien. Das greife ich so schon mal vorweg, weil es halt hier in dem Fall um Aihaibara und ihre Identität geht. Ja, ansonsten den Rest des Falles kennen wir ja eigentlich schon. Die Leiche wird gefunden. Es ist eine Kindergärtnerin, die ihre Hände verschränkt hat und was eine Sterbenachricht sein könnte. Es werden drei verschiedene Personen im Wald aufgegriffen, die halt alle auf Fotosession waren oder irgendwas anderes gemacht haben. Und Herr Yamamura ist dabei, der Inspektor. Und Conan und Masumi ermitteln dann sozusagen, was geschehen ist. Ja, und später springen wir dann eben wieder zu dem Geschehen zurück in der Hütte, was ich ja eben schon kurz angesprochen hatte. Und dann sehen wir halt später Shio Miyano, wie sie, ja, leibt und lebt. Und dann eben da auf Conan trifft und, ja, sozusagen dann der Auftakt zu dem Mystery Train Fall, wo dann eben die Kinder halt ein Video von ihr gemacht haben, wie Shio sie gerettet hat, und das wird dann an Kogoros Detektei geschickt und dort sieht das dann Toru Amuro und eine Person, die den Computer hackt, das ist Subaru Okiya, der sieht das dann auch und ja, damit springen wir dann zu dem Mystery Train Fall, der, wie gesagt, hier nicht mit dabei ist. Aber wir haben hier dann halt eben die, ja, Doppelidentität von Aihaibara und Shio Miyano. Ja, ein Fall, wo man vielleicht zuerst denkt, warum? Aber, ja, vermutlich drin, weil sie nimmt das Gegengift. Ja, dann hätte man auch den Pisco-Fall nehmen können, aber da war ja schon der Special Black Edition drin. Und scheinbar mögen auch die Japaner den Pisco-Fall nicht nochmal reinnehmen. Hat die Sherry Edition schon nicht gemacht, jetzt macht's diese Edition auch nicht mehr. Ja, ich hätte den Pisco-Fall ehrlich gesagt besser gefunden, weil es da auch besser auf Haibaras Geschichte insgesamt eingegangen wird. Ja, ach, netter Fall. Aber in so einer Sonderedition so ein Setup-Fall quasi so reinhauen mit den ganzen Plot-Threads, die dann in der Edition nicht mehr aufgeklärt werden, wegen dem Double Face, weil er das Gegengift nimmt, boah, weiß ich nicht. Finde ich eher ein bisschen deplatziert. Ja, muss ich mich anschließen. Also ich hatte auch ehrlich gesagt eher mit dem ersten Fall gerechnet, wo sie halt sich auch zurückverwandelt. Das eben war der Fall mit Pisco, wo sie ja sich ja wie gesagt auch zurückverwandelt aufgrund des Schnapses, nicht aufgrund des Gegengiftes. Aber dort ist sie halt ja präsenter und ihre Geschichte wird halt noch klassischer dargestellt als ja, so wie jetzt. Also jetzt ist es ja im Prinzip wirklich nur ganz kurz am Ende und da wir ja hier eher eine Fallauswahl statt den eigentlichen Geschichten waren, hätte man hier auch eigentlich nur das letzte Kapitel abdrucken können, weil nur da ist sie in ihrer wahren Gestalt zu sehen. In dem anderen Fall mit Pisco wäre es, wie gesagt, meiner Meinung nach deutlich passender gewesen, weil da auch mehr Dramatik hintersteckte und auch ihre Beweggründe so ein bisschen mehr ja ins Licht gerückt werden. Das war jetzt hier zwar auch so und vermutlich war halt der Gedanke schon, ja, wir haben die erste Geschichte schon, jetzt bringen wir die andere mit rein. War auch nicht ganz so verkehrt, aber war meiner Meinung nach nicht ganz passend gewählt, weil Shio halt nur in den letzten paar Seiten in ihrer wirklichen Form zu sehen ist. Ja, also ich finde den Fall insgesamt sehr gelungen tatsächlich. Ja, wenn man jetzt sagt, wir möchten Ai Haibara mit oder Shiomiyano, Sherry oder wie auch immer, also die große Ai wieder mit in den Band hineinnehmen als Double Face, dann gibt es ja im Grunde nur zwei Fälle, die man hätte mit reinnehmen können. Und man hat natürlich beim ersten Fall, wo sie das erste Mal wieder groß wird, das Problem, dass der sehr stark organisationsfixiert ist und dieser ist eher so. Ja, das fokussiert sich dann doch nicht zu sehr auf die schwarze Organisation, sondern auch mehr, ja, nicht um ihre große Gestalt, auch um den Fall. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass sie hier doch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Von daher, man hat natürlich auch ein bisschen den Struggle, dass man den anderen Fall schon in der Special Black Edition war er da mit drin. Hattest du gesagt? Ja, stimmt, hattest du gesagt. Von dahin nochmal hier mit reinzupacken. Und es geht ja im Grunde genommen nicht darum, hier die schwarze Organisation in den Fokus zu stellen, auch wenn sie sehr stark im Fokus ist, komischerweise, sondern um hier Ai Haibara und ihre große Form auch in den Fokus zu stellen. Und ich denke, das kann man mit diesem Fall machen. Ich hätte, wenn man mich gefragt hätte, auch wahrscheinlich als allererstes den Pisco-Fall genannt, als Fall, wo Sherry wieder groß wird. Aber ich denke, mit diesem Fall tut man hier auch nichts falsch. Und Ai Haibara mit reinzunehmen in den Band, sollte man auf jeden Fall tun. Von daher, ja. Der andere Fall, sagen wir so, ist ja auch allen deutschen Anime-Fans zur Genüge bekannt. Von daher hat man hier vielleicht ein bisschen Abwechslung mit drin, um das so aus dieser Perspektive zu betrachten. Ja, so ist natürlich auch. Also, wie gesagt, als allererstes fällt einem natürlich der Pisco-Fall ein, aber ja, den hier gibt es natürlich auch noch. Und ja, wie du sagtest, es geht auch mehr um die Person, nicht ganz um die Organisation. Von daher war das mit dem Fall ja auch eine gute Idee, weil der halt kürzer gehalten ist als der mit dem Pisco-Fall. Gegenargument, dieser Fall war auch schon in der Special Black Edition 3 mit drin. Das heißt, Ah. das ist dann vielleicht auch Okay, kein okay. Argument mehr mit Pisco. Ich hab nochmal nachgeschaut, weil ich dachte mir, Moment mal, eigentlich, diese Special Black Edition 2 und 3 haben doch die ganzen Setup-Fälle mit drin gehabt. War der da nicht irgendwo mit drin? Oder stimmt? Ich habe nochmal nachgeguckt, ja, er war in Special Black 3 mit drin. Dann habe ich den Alternativkompromissvorschlag. Wir drucken nur jeweils das letzte Kapitel der beiden Fälle. Ja, vielleicht hätte man, ich weiß nicht, inwiefern der Pisco-Fall wo es da stärker um Ei geht, in welchen Kapiteln, ob man da eventuell auch wie bei Shinichi etwas weglassen könnte und dann sagen könnte, hier, wir drucken nur das wichtigste Kapitel zu Sherry oder wie auch immer. Ja, dann, wenn man das so sieht, vielleicht hätte man doch den anderen Fall nehmen können. Vor allem auch, weil es hier auch sehr viele Verbindungen oder Vorausblicke auf den Mystery Train gibt, wo man dann eigentlich Lust hat, nochmal Band 78 zu lesen, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht war genau das die Intention von Marco. Also kann man sich tatsächlich streiten jetzt über diesen Fall, muss ich dann zugeben. Wenn beide, der Pisco-Fall und dieser Mystery Train Vorspiel, keine Ahnung was, schon in den Special Black Edition Bänden drin war, ja, dann gibt es eigentlich kein Argument dafür, dass man diesen Fall dem Pisco-Fall vorzieht. Ja. Vor allem der Sonderband hat auch nur 23 Kapitel bis jetzt, das heißt noch zwei Kapitel mehr, 25 Kapitel wäre jetzt nicht, wäre nicht mal an der oberen Grenze, was auch japanische Sonderbände schon mal geliefert haben. Und das Ding ist, der Pisco-Fall, da kann man auch nichts weglassen, finde ich, weil es wird ja von Anfang an mit Halberas Traumsequenz und so gezeigt, wie sehr sie ihr Double Face, um mal jetzt bei der Sonderedition zu bleiben, wie sehr ihr Double Face sie auch mental belastet und wie es den Leuten um sie herum schaden könnte. Und das ist ja im Prinzip, zieht sich durch den ganzen Fall. Ja, also ich hätte den Pisco-Fall besser gefunden. So viel dazu. Wir haben hier noch eine Akte am Ende, wie gewohnt, zu Ai Haibara. Wieder vier Seiten, wo ein bisschen was zu ihr dargestellt wird. Diverse Fälle, wo sie auftritt. So Best of ist immer schwierig. Auch der Fall mit Pisco wird natürlich genannt, wenigstens hier. Und in welcher Beziehung steht sie zu Mitsuhiko? Ist natürlich die wichtige Frage, der hier auf den Grund gegangen wird, wo ich mir dachte, hä? Na gut. Diese Akte hätten sich mal die Leute von EMA vorher besorgen sollen, bevor sie die Sherry Edition zusammengestellt haben. Weil hieraus hätte man eine bessere Sherry Edition basteln können. Möchte ich nur noch mal anmerken. Nein, ich bin immer noch nicht über die Sherry Edition hinweg. Da haben wir auch einen separaten Podcast für gemacht, falls ihr Lasses Rage-Modus mal komplett hören möchtet. Hört da gerne mal rein. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Fall, wo es um Wermut geht. Und diesen Fall, Mord in New York, wird uns Lasse vorstellen. Ganz genau. Es ist mal wieder soweit, Ran fällt in Ohnmacht und sie erinnert sich zurück an die schönen Tage in New York mit Shinichi, mit Yuki Kokudo, mit der Schauspiellegende Sharon Vineyard und dem ganzen Drama um den Golden Apple Theaterstück Mordfall mit dem unserem guten Heath Flockhart, hieß er ja, glaube ich. Mhm. Der tolle Schauspieler, mit dem jeder was hatte. Ja, auch ein ziemlicher Klassiker von Detektiv Conan, vielleicht einer der brillantesten Flashback-Fälle und natürlich, wir haben Sharon Vineyard, keine Überraschung, sie erwähnt ihre Tochter Chris Vineyard und wer ist Chris Vineyard auch? Natürlich Wermut, da fällt mir übrigens gerade ein, im Pisco-Fall kommt ja Chris Vineyard zum ersten Mal vor und am Ende wird sie auch als Wermut bezeichnet von Jin, das heißt, das wäre auch noch ein super Übergang in diesem Fall gewesen. Naja, jedenfalls, Heath wird ermordet, Shinichi ermittelt, wird noch nicht so ganz ernst genommen von der Polizei, aber er kann sich letzten Endes durchsetzen, auch wenn Yukiko die Deduktion am Ende präsentiert. Der Fall wird aufgeklärt, Shinichi und Ran begeben sich zurück, doch Ran verliert ihr Taschentuch, was ihr Sharon Vineyard gegeben hat, und steigt aus. Shinichi soll es sie für sie holen und dann trifft Ran zum ersten Mal auf Shuichi Akai, damals noch beim FBI mit langen Haaren, wird erst für einen Serienmörder gehalten, der rumläuft, doch er ist es natürlich nicht und Ran geht weiter, geht das Gebäude hoch nach Shinichi und dort trifft sie dann auf den Serienmörder, der natürlich in Wahrheit Wermut ist, wie wir später lernen, und rettet ihr dabei das Leben. Der Fall endet dann damit, dass Ran im Krankenhaus aufwacht, ihr geht's wieder besser, aber sie beschäftigt sich immer noch damit, sie hat Shinichis Gefühle erkannt, damals ist so viel passiert und ach ja, dieser Shuichi Akai, da stand ja was aus einer Jacke, FBI, ist er das? Wirklich? Ja, wie gesagt, ein großer Klassiker dieser Fall, die Double-Face-Elemente innerhalb des Falls selber sind jetzt nicht vorhanden, wenn man den Fall selbst liest. Natürlich, wenn man alles weiß und dann weiß, Sharon Vineyard, Chris Vineyard, Wermut und Serienkiller gleich Wermut und Shuichi Akai, Den lehnen das mal ein bisschen außen vor, aber hier diese ganze Sharon, Chris, Wermut-Sache und so ist zwar, das wissen wir zwar, weil wir kennen Detektiv Conan, aber wenn man jetzt nur so diesen Fall liest, kommt dieser Double-Face-Aspekt nicht so unbedingt rüber. Trotzdem ist das natürlich ein extrem starker Fall und man macht eigentlich nichts falsch, den so wirklich hier einzufügen, außer dass man vielleicht, wie gesagt, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, an diesem Double-Face-Aspekt ein bisschen kritteln kann. Ja, man hat ja tatsächlich auch ein bisschen den Shuichi Akai Double Face Moment mit drin und mit Wermut. Ja, tatsächlich. Also, es geht eigentlich bei diesem Fall mehr um den Fall als um Wermut oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich das letzte Kapitel nur, wo es tatsächlich ja, etwas Story-Relevantes oder Double Face Momente gibt mit Wermut, dem Serienkiller, wie du schon alles sagtest. Ansonsten steht tatsächlich eher der Fall im Fokus. Und Shinichis Rückkehr natürlich auch, oder Rückkehr, also ne, die Vergangenheit von damals. Ja, kann man hier mit reinnehmen, muss man aber nicht. Ich denke mal, das letzte Kapitel hätte es vielleicht auch getan, oder das erste und das letzte, aber wenn man die beiden reinnimmt, muss man das Ganze dazwischen auch mit reinnehmen. Von daher hat man sich vielleicht dazu entschieden, um dem Band auch ein bisschen an Dicke zu geben, hier alles mit reinzunehmen. Ja, hätte man vielleicht auch den ganzen Pisco-Fall nehmen können, ja. Das wichtigste Double Face habe ich jetzt aber vergessen, denn es wird endgültig enthüllt, dass Yukiko in den USA als Night Baroness bekannt ist. Das dürfen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist auch eine doppelte Identität. Also dieser Fall ist doch genial, dass er hier mit drin ist. cool. Ja, also ich persönlich finde es ja, eigentlich ganz gut, dass hier dieser komplette Mord in New York-Fall abgedruckt ist, weil wir ja durchgehend da halt die Sharon Vineyard, die sich ja auch als alle möglichen Personen verkleiden kann und sich auch als dieser Inspektor da verkleidet. Das ist ja schon ja auch so ein bisschen Verkleidungskünste, Double Face vielleicht so, ne? Aber ansonsten, ja, finde ich, wie gesagt, der Fall passt hier auch gut in die Edition rein und wir haben halt hier den Fokus auf Sharon und Chris gelegt, was ja auch in keiner anderen Form, also die Sharon tritt ja eigentlich auch in keiner anderen Form so auf, sage ich mal, und deswegen, ja, fand ich jetzt hier persönlich, kann man hier den Fall eher schlecht auseinanderstückeln und fand das dann so ganz gut gelöst, dass sie hier die komplette Geschichte abgedruckt haben. Ich kann es aber, wie ich jetzt gerade eben noch mal in der Zusammenfassung erwähnt habe, ich kann es nicht fassen, dass sich die Japaner an diese Verbindung zwischen Chris Vignan taucht im Pisco-Fall auf und wird am Ende als Wermut bezeichnet und jetzt kommt dann diesen Übergang zum Wermut-Part des Sonderbandes, dass sie sich das Stimmt. haben entgehen lassen. Das finde ich, also, das ist schon eine dicke vertane Chance. Eigentlich ja, vor allem weil auch immer die Übergänge ja eigentlich recht gut sind zwischen den verschiedenen Fällen. Zum Beispiel auch nach dem Wermutfall, jetzt hier geht es ja entsprechend mit Shuichi Akai weiter. Das passt ja auch perfekt mit dem Übergang. Da hätte man mit Pisco und Wermut auch einen guten Übergang gehabt. Hat man nicht getan, um ein bisschen Variation reinzubringen. Keine Ahnung, warum man da, wie gesagt, den anderen Ei-Fall genommen hat. Was zudem etwas kurios erscheinen mag, ist die Wermutakte, die wir nicht am Ende des gesamten Falls haben, sondern nach den ersten zwei Kapiteln von den fünf. Also wir haben erst zwei Kapitel, dann die Wermutakte mittendrin und dann nochmal die abschließenden drei Kapiteln. Ob das im japanischen Originalband auch so ist, können wir nur mutmaßen. Offenbar scheint das auch der Fall zu sein, dass die Akte dort mittendrin ist. Finde ich ehrlich gesagt etwas deplatziert. Man hätte das auch ans Ende bringen können müssen, meiner Meinung nach. Aber auch hier werden wieder verschiedene Fälle von Wermut ja, gut dargestellt und ihr Double Face auch in den Fokus gerückt, was, wie Lasse schon sagte, in dem Fall vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat. Halt nur am Ende. Ja, dazu nur gesagt, ja, ich finde die Akte, wie gesagt, auch gut. Halt, blöd ist halt, dass sie wirklich deplatziert ist und man während des Lesens so mitten aus dem Fall rausgerissen wird und dann, ja, das Ganze nicht am Ende steht, sozusagen als kleine Zusammenfassung von, ja, den Fällen, wie es halt vorher war. Wir hatten Shinichi, Fallende, Zusammenfassung, Kid, Zusammenfassung. Hi-Zusammenfassung. Hier ist es nicht so, in den folgenden Fällen ist es dann auch so. Also, warum das verrutscht ist, ja, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr schade. Ja, vor allem kann man denken, dadurch, dass zum Beispiel der erste Fall ja nur bruchstückhaft in diesem Band enthalten ist, dass auch dieser Fall nur mit seinen ersten zwei Kapiteln abgedruckt wird, quasi bis zum Mord, alle schreien auf, ah, was ist jetzt passiert? Und dann kommt die Wermutakte und dann geht es mit einem neuen Charakter weiter. Aber nein, es ist nicht so, sondern wir haben den Mord, dann kommt die Wermutakte und danach wird der Mord aufgelöst, wo man sich denkt, ja, warum? Und vor allem lässt sich diese Akte ja nicht mal so nebenbei lesen, sondern die ist ja wirklich informativ und man muss auch, naja, etwas Zeit aufwenden, um sich da durchzulesen und hat dann währenddessen vielleicht schon vergessen, worum es in diesem Fall geht, wenn man ihn zum ersten Mal liest natürlich. Ja, und dann geht's danach direkt weiter. Das ist irgendwie kurios, finde ich. Also das hätte ich am Ende wirklich deutlich besser gefunden, muss ich hier sagen, aber ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es EMA oder Shogakukan oder wem auch immer ankreiden soll, wo ich meine Beschwerde-Mail hinschreiben muss, die es natürlich nicht geben wird. Also. Aber dennoch eine gute Akte, also das muss man mal loben. Also die sind wirklich sehr gut gemacht, auch gut übersetzt. Und gut, nach diesem Wermutfall geht es dann weiter mit einem Kapitel nur, wieder ein Ausschnitt zu Shuiji Akais Vergangenheit. Und worum es da geht, das wird uns Olli kurz erzählen. Ja, wir werden in diesem Fall mitten ins Geschehen geworfen und es ist auch ein wenig hochgeraten, hier von Fall zu sprechen, weil wir nur eine kurze Sequenz, sage ich mal, haben. Wir befinden uns inhaltlich gerade so in der Geschichte an dem Punkt, wo Rena Mizunashi alias Kir, zu der wir noch kommen werden, ins Koma gefallen ist und sich im Krankenhaus befindet und die Organisation jetzt wohl rausgefunden hat, dass sie eben dort liegt und dass sie sich zurückholen wollen und das FBI sozusagen, ja, das Ganze irgendwie verhindern muss. Deswegen, ja, die Story, sag ich mal, also Story in Anführungszeichen, beginnt damit, dass wir halt die in Jins Porsche sind mit Gin und Wodka und Wermut hinten drinne und ja, sie unterhalten sich eben über besagte Situation, dass dieses Klinikum vom FBI bewacht wird und dass sie da einen Spitzel eingeschleust haben, ja, und jetzt sozusagen, ja, planen, wie sie Kier da rausholen können. Dann wechseln wir in das besagte Klinikum, wo eben das FBI vor Ort ist mit James Black, dem Chef, und Jody Akai und den ganzen anderen Agenten und wie sie sozusagen jetzt beratschlagen, wie sie Kir entsprechend vor der Organisation beschützen können und dass sie das möglichst alleine tun sollen und nicht irgendwelche anderen Personen mit involvieren, damit die Organisation halt nicht auch die Leute noch umbringt. Und ja, dann ist Connor natürlich mit vor Ort und ja, Shuichi Akai und Connor haben sich da eben einen Plan ausgedacht und ja, halt während Akai sich sozusagen ausruhen geht, um fit zu sein für den großen Kampf, erfährt dann halt Connor von Akais Doppelidentität damals in der schwarzen Organisation als Daimoroboshi und dann eben auch so ein bisschen ja über die Hintergrundzeit in seiner Organisation, dass er eben mit Jin hätte zusammenarbeiten sollen. Da gab es aber ein Fauxpas seitens André Kemmel und ja, dann eben auch noch Akais, sag ich mal, private Situation dann eben, dass er Akemi Miyano benutzt hat, um halt in die Organisation mit reinzukommen. Und dann erfahren wir halt noch so ein paar Hintergrundinformationen über Akemi und über Shiho, die ja da ja in der Organisation mit drinne waren in der Zeit. Ja, dann kommen wir eben auch schon zum Ende, wo Akai dann auch noch eine SMS von Akemi liest, auch noch aus der damaligen Zeit. Und ja, im Prinzip endet der Fall dann damit, dass Aisuke kurz auftritt, der Rina Mizunashi halt konfrontieren möchte damit, dass er ja seiner Schwester ziemlich ähnlich sieht. Und ja, damit sozusagen endet dieser Fall, dieser kurze Einblick in ja, Akais sozusagen Double Face als Daimoro Boshi in der schwarzen Organisation. Und ja, von daher geht es hier in diesem kurzen Augenblick halt auch wirklich gar nicht um die Story, sondern eigentlich wirklich nur darum, um die Informationen, wie es eigentlich auch meiner Meinung nach richtig ist für diese Edition, dass wir Akai haben mit seiner mit seinem Double Face Daimoro Boshi in der Organisation und welche Zusammenhänge damals herrschten. Ja, finde ich auch sehr gelungen. Ist tatsächlich das Kapitel wahrscheinlich, wo es am ehesten um Shuichi Akais Vergangenheit und damit seine Doppelidentitäten in der Organisation geht. Ein Kapitel hier ist natürlich ein bisschen gewagt, vor allem, weil wir danach noch eine Akte haben, die auch wieder 4 Seiten umfasst, also fast genauso lang ist wie das Kapitel. Nein, ich übertreibe. Ja, aber auch hier wird man sehr stark in die Gegebenheiten reingeworfen. Das ist halt der Zusammenstoß von Rot und Schwarz und sehr viel passiert davor und danach und ja, also die Zusammenhänge versteht man hier überhaupt gar nicht, wenn man nur das Kapitel liest, würde ich sagen. Aber um Shuichi Akais Vergangenheit kennenzulernen und zu verstehen, ist das, denke ich, wirklich das wichtigste Kapitel dazu und von daher gehört das auch in diese Double Face Edition mit rein. Ja, das Problem ist, dass die ganze Sache mit Daimoro Boshi und so, das ist halt, das ist das einzige Kapitel, was man sich rauspicken könnte und sagen würde, dass Shuichis Geschichte hier mal kohärent erzählt wird. Ansonsten ist das immer so ein bisschen verstreut, und ja, wenn man nicht noch irgendwie den scharlachroten Epilog mit reinnehmen will, um dann noch eine weitere Doppelidentität, beziehungsweise dann dreifache Identität aufzumachen, dann macht es schon Sinn, dass man nur dieses Kapitel hat. Wenn man jetzt noch ein oder zwei Kapitel von Zusammenstoß mehr mit reingenommen hat, dann wären wir ja endgültig verwirrt, weil dann würden wir ja wirklich mitten in der Handlung sein. Vor allem, weil Kapitel 600 danach, was ja das Kapitel nach diesem Kapitel ist, ja wirklich extrem auf die Pauke haut, was Haupthandlung angeht. Und das hat ja eigentlich keinen Raum. Nee. Das ist besser, dass man das rausgelassen hat. Und auch mit Band 85, der hier in der Akte kurz angeteasert wird, der war damals in Japan erst gerade erschienen, als dieser Band veröffentlicht wurde. Von daher kann ich verstehen, dass man hier noch ein bisschen Werbung dafür machen möchte, diesen zu kaufen, statt dass man den aktuellen Fall gleich nimmt und hier in den Sonderband reinpackt. Ja, dann ist vielleicht tatsächlich das beste Kapitel, um Shuichi Akai darzustellen, wenn man ihn denn in diese Double Face Edition überhaupt reinnimmt, wofür man sich entschieden hat. Man hätte ihn auch rauslassen können und diesen einen Fall streichen können. Also das hätte dem Ganzen wahrscheinlich auch keinen Abbruch getan, aber so ist es in Ordnung, finde ich. Das kann man durchaus machen. Ja, also ich finde, Akai gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall mit rein, weil es war ja am Anfang auch so, also so ging es mir in der Story von Conan zumindest, als er dann ja so seine ersten Auftritte hatte, dass man dachte, er gehört wirklich zur schwarzen Organisation und dass er dann da noch irgendwie so eine Doppelidentität mitgehabt hätte. Und von daher klärt das sozusagen die einzelnen Zusammenhänge jetzt auf und deswegen finde ich, gehört Shuichi Akai ja, auch wenn seine Vergangenheit nicht ganz so präsent ist, aber hier ist sie wirklich kompakt zusammengefasst, deswegen finde ich schon, dass das hier nicht fehl am Platz ist. Und wie gesagt, wir befinden uns halt in Japan damals sehr nah daran, dass Shuichi Akai wiedergekommen ist im Manga, offiziell wieder eingeführt wurde. Das heißt, der Anime hat da auch gerade darauf hingearbeitet, das da umzusetzen und so, und dass man ihn hier dann quasi auch nochmal ein bisschen reinpusht, auf das Cover packt und Werbung für Band 85 macht, das kann ich auch schon verstehen und mit einem Kapitel so wirklich stören tut's auch nicht. Ja, zur Akai-Akte nur nochmal ganz kurz gesagt, also auch hier wirklich top die Informationen und die verschiedensten Fälle, die sich ja wirklich über ganz Conan-Bände hinwegziehen, mit dem Anfang mit der Busentführung und dann mit dem James-Black-Einführung und, da haben wir wirklich eine Masse. Von daher sehr schön, dass das hier alles zusammengefasst ist. Beim Lesen der Akte ist mir allerdings ein kleiner Verwechslungsfehler aufgefallen. Wie der hineingelangen konnte, weiß ich persönlich nicht. Aber als am Anfang von Akai erzählt wird und Daimoro Boshi, wie er in die Organisation kam, wird halt gesagt, dass er eine Liebesbeziehung zu Ais älterer Schwester hatte und die trägt hier den Namen Akemi Haibara. Was ja nicht ganz stimmt, weil Akemi hat ja nicht den Namen Haibara. Genau, Haibara ist ja der erfundene Name von Ai oder von Shio, genauer gesagt Akemi Miyano wäre hier richtig, nicht wahr? Ja. Das stimmt tatsächlich. Also ansonsten ist die Akte wirklich sehr gut aufgebaut. Stellt noch mal ein paar andere Fälle mit Shuiji Akai dar. Auch das Mysterium um den Tod, der später in diesem Sonderband noch mal aufgegriffen wird. Ein bisschen haben wir noch. Der nächste Fall dreht sich um Kir, enthält 2 Kapitel und diese wird uns auch Olli noch mal kurz vorstellen. Ja, ich bin noch mal mit dabei. Also ich bin die ganze Zeit dabei, aber jetzt noch mal in der Vorstellung. Hier haben wir auch wieder ein bisschen mehr Story. Wir befinden uns am Anfang in einer Kochshow, die von Yoko Okino moderiert wird und Kogoro Mori wurde als Gast eingeladen und dabei zu sein und er ist super happy und reden sie nach der Aufnahme sozusagen noch so ein bisschen über private Dinge und ja, ein kleiner Rückblick zu verschiedenen Fällen. Hier nur mal ganz kurz erwähnt ist halt, dass Conan beim Anblick von Yoko im Handy halt an Wermut denkt, wo es da ja um die Geschichte mit dem Boss ging. Und da erfährt Wermut hier nochmal einen kleinen Auftritt drinne. Ja, dann geht es im Prinzip auch schon zum eigentlichen Grund, warum Kogoro eigentlich in dem zum Fernsehsender eingeladen wurde. Nämlich kennt Yoko Okino, die dort arbeitende Nachrichtensprecherin Rena Mizunashi. Und die hat sozusagen ein kleines Problem, nämlich, dass ihr immer Klingelstreiche gespielt werden. Und sie nimmt das zwar zunächst nicht so ganz ernst und will halt Kogoro Mori eigentlich nicht wirklich damit belasten. Aber ja, dann da ist sie dann doch halt ein bisschen mehr beschäftigt. Ja, wird Kogoro sozusagen damit beauftragt und dann wollen sie zu Renas Wohnung fahren und tun das dann eben auch und untersuchen die dortigen Umstände. Damit Conan auch noch live dabei ist, benutzt er seine Wanze, die er ja in seinem Brillenabhörgerät da drinne hat und klebt ihn mit Kaugummi in die Nähe der Tür, um sozusagen die Geschehnisse live zu hören. Es gelingt ihnen dann eben auch, den Fall zu lösen, den klingelstreichenden Täter zu überführen. Und dann geht die eigentliche Haupthandlung weiter, indem nämlich diese Wanze sich von der Wand ablöst. Rena tritt dann beim Verlassen ihrer Wohnung halt in den Kaugummi rein, nimmt den sozusagen mit. Conan hört das sozusagen, hat halt vergessen, die Wanze einzusammeln, will dann im Prinzip eigentlich das Ganze schon abbrechen, wie sie dann halt plötzlich hört, wie Rena eine Nachricht im Handy eintippt und das ist eben die Melodie von Nanatsu no Ko, dem japanischen Kinderlied, was ja auch die Nummer des Bosses ist und kurz darauf erwähnt Rena dann eben den Namen Jin und ja, wir sind wieder mitten in der Organisationshandlung drinne und erfahren dann halt, dass sich Rena mit den anderen Mitgliedern der schwarzen Organisation in einer Tiefgarage trifft, weil sie ein Attentat begehen wollen und dort treten die verschiedensten Persönlichkeiten der schwarzen Organisation auf, neben Wermut, Gin und Wodka, eben dann auch Chianti und Korn, zwei ja sehr wichtige Scharfschützen und Conan hört das natürlich alles mit und fragt dann Ai auch so ein bisschen über die verschiedenen Mitglieder aus und ja, auch das FBI tritt dann kurz auf und ja, da geht es dann sozusagen weiter in der Story, halt im richtigen Band sozusagen. Aber hier soweit dann erstmal zu Kier, halt mit der Doppelidentität, dass die eigentlich harmlose Nachrichtensprecherin Rena Mizunashi als Kier zur schwarzen Organisation gehört. Ja, das ist, wenn man Kier darstellen will, ist das vermutlich das Beste in Verbindung, diese beiden Kapitel. Gut, hätte man vielleicht, ja, man braucht schon das zweite Kapitel auch mit dazu, man kann nicht nur das erste nehmen. Gerade dieser Moment mit Farbseite und Doppelseite, wo Kier Jin anruft, ist natürlich toll. Das will man natürlich im Band mit drin haben. Also Farbseite im Japanischen wohlgemerkt, im Deutschen natürlich haben wir die nicht. Beziehungsweise auch im japanischen Band ist es keine Farbseite, sondern nur damals in der originalen Magazinveröffentlichung war es eine Farbseite. Die Japaner drucken in ihren Bänden ja auch keine Farbseiten ab. Sehr sinnvoll. Ja, genau. Kier. Sehr passend dargestellt. Gibt's nicht großartig viel zu sagen, finde ich. Das gehört hier auf jeden Fall rein. Ja, denke ich auch. Also sie ist ja auch ein wichtiger Charakter mit einer doppelten Identität. Der erste, man hätte natürlich auch vom zweiten Kapitel nur das Titelbild zeigen können. Das hätte eigentlich schon genug verraten irgendwie. Aber wenn man das zweite noch mit reinnimmt, meinetwegen auch das. Und dann hat man eben am Ende diesen Übergang zu dieser Akte, die auch wirklich gelungen ist hier. Am Anfang auch eine runde Sache. Also ich finde, das passt eigentlich perfekt, dass aus so einem lapidaren Fall wirklich etwas Großes wird. Das hat man ja nicht oft. Ja, okay, manchmal sind die Detective Boys auch campen und da passiert irgendwas Großes im Anschluss tatsächlich. Ja, also finde ich sehr gelungen, passt hier sehr gut rein. Gut abgeschlossen am Ende mit dem Aktenübergang. Also kann man nichts verkehrt machen. Ist für Kier wirklich der beste Fall, um sie darzustellen. Mehr Möglichkeiten hat man ja eigentlich auch kaum. Ja, na gut. So oft ist sie ja nicht aufgetreten. Ja, also ich finde auch, das ist ja eigentlich sehr gelungen und muss auf jeden Fall so in der Form auch hier rein, weil wir halt zunächst Kiers normale Identität haben, dann später halt die der schwarzen Organisation und das letzte Kapitel, sag ich mal, gehört für mich eben auch dazu, weil wir halt auch mehr, ja, so ein bisschen ihre Aktivität dann da in dem Kaufhaus, in dem Parkhaus dort sehen. Wenn man da jetzt nur das Titelbild abgedruckt hätte, hätte mir persönlich so ein bisschen was gefehlt. Das stimmt, ja. Ja, und die Akte, die wir dann da zu Kier halt haben, ist natürlich auch wieder vollgepackt mit Informationen und verschiedenen Fällen. Und ja, auch ihr Bruder Eske wird darin erwähnt, der ja auch schon mal zu sehen war hier in diesem Band. Und ja, von daher eine sehr gute Akte mit sehr viel Information. Wieder sehr gelungen. Ja, im Anschluss haben wir dann noch den letzten Fall in diesem Band, wo es um Bourbons Doppelidentität geht. Oder mehrere von ihm. Er hat ja zig Doppelidentitäten. Der Fall beginnt damit, dass die Detective Boys unterwegs sind auf einem, ja, in einem Park zu einem wo die Kirschblüten in voller Blüte stehen. Und die ziehen dort ein paar Zettel bei einem Schrein, wo Glück, Unglück und so weiter draufsteht. Also sind eigentlich ganz gemütlich unterwegs. Conan schaut sich die ganze Zeit um, weil er sich geheim dort mit Jody treffen möchte, wie man das unter Spitzeln halt so macht. In einem öffentlichen Park. Genau. Die beiden unterhalten sich eben über Bourbon und seine Doppelidentitäten, was Jody auch sehr interessiert, da der Narben-Akai entsprechend ja auch Bourbon ist, wie wir als Leser des richtigen Mangas ja schon wissen. In diesem Band wird das nicht ganz dargestellt, halt nur in diesem Kapitel hier. Genau, die beiden werden dann unterbrochen von einem Mann namens Tohei Benzaki, der sich da einschleust und später im Mordfall auch einer der Verdächtigen wird, so viel möchte ich schon mal verraten. Ja, dieser Tohei Benzaki gibt eben an, dass er den Narben-Akai kürzlich erst wieder gesehen hat, wo Conan und Jody denken, dass Bourbon seine Maskerade-Zeit eigentlich schon längst an die Nagel gehängt hat. Nein, offenbar ist das nicht der Fall. Ja, genau, dann kommt eine Taschendiebin, wird in dem Park ermordet und es gibt drei Verdächtige in diesem Fall, unter anderem dieser Tohei Benzaki, der ganz mysteriös ist, und noch zwei weitere. Der Fall wird entsprechend aufgeklärt durch Jody, Conan, die Detective Boys. Ja, Und am Ende kommt heraus, dass es sich bei diesem Tohei Benzaki um eine Doppelidentität von Toru Amuro, aka Bourbon, aka Namakai, aka Zero, Rei Furuya, wie auch immer, handelt, der eben undercover auf diesem Fest unterwegs war, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Ja, genau. Das steht hier im Zentrum dieses Falls. Wermut spielt auch noch eine Rolle, die sich als verkleidete Frau dieses Tohei Benzaki ausgibt. Ja. Am Ende des Falls haben wir dann wie gewohnt noch eine, die Sonderakte, diesmal nur mit 3 Seiten, kurioserweise, wo noch ein paar Informationen zu Toru Amuro alias Bourbon genannt werden, wo auch mit seinen ganzen Identitäten gespielt wird. Er hat ja tatsächlich die allermeisten von allen Charakteren. Ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlt ist dem so. Ja, finde ich, passt ja auch sehr gut rein, weil wirklich auch viele Identitäten von Bourbon in diesem Fall eine Rolle spielen. Der Nachteil ist bei diesem Fall, dass der starken Bezug auf den Banküberfall von damals liegt, wo eben dieser Tohei Benzaki angeblich mit dabei war und Jody auch mit dabei war und der Namakai mit dabei war. Und dass man den hier nicht mit drin hat, das ist schon ein bisschen schade. Der kann natürlich nicht unbedingt hier mit rein, weil es da keine Doppelidentität gibt oder keine aufgeklärt wird. Nur der Namakai tritt auf. Demnach ist das hier vielleicht wirklich der beste Fall, wo Amuros Zig-Identitäten Erwähnung finden, aufgeklärt werden, wie auch immer. Ja, ist so ein bisschen tricky bei ihm, würde ich sagen. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn man so ausschnittsweise die letzten 3 Kapitel vom Mystery Train genommen hätte, ob das dann nicht, da hätte man noch Wermut mit drin und dann eben diese klassische Szene Bourbon, das ist mein Codename. Ja. Vielleicht so ausschnittsweise eine Mystery Train wäre eine Option gewesen. Ja, wie gesagt, die scharlachroten Kapitel haben wir ja schon mal bei Akai erwähnt, ist viel zu nah dran im Japanischen an dem Release dieses Sonderbandes. Das drucken sie hier natürlich noch nicht so zeitig ab. Das ist daher von daher nicht drin. Ja, von daher ist, wenn man den Mystery Train nicht ausschnittsweise zeigen will, ist dieser Fall wahrscheinlich das beste Substitut, was man hätte wählen können. Ich hätte aber trotzdem bevorzugt, dass man irgendwie ein paar Kapitel aus dem Mystery Train nimmt. Dieser Moment halt mit meinem Bourbon, das ist mein Codename, ist, ja, das wäre schon cool gewesen, aber ja. Ja, ich hab aber ein bisschen das Gefühl, dass insgesamt dieser ganze Sonderband weg von diesen klassischen schwarzen Organisationsfällen möchte und ein bisschen so das am Rand darstellen möchte, was abseits noch passiert ist. Und das macht man mit diesem Fall eigentlich auch sehr gut, finde ich. Denn der Mystery Train ist ja definitiv in einer der Special Black Editions drin. Dieser glaube ich nicht, oder ist er doch mit drin? Ja, guck mal, so viele Sonderbände. Ja. Aber wie du sagtest, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Mittelweg zwischen allem hier. Dieser Fall ist in Special Black Edition 3, direkt nach dem Mystery Train mit drin. Ah, okay. Ja, gut. Wieder das gleiche wie bei dem Pisco Mysterium, ja. Also ich muss noch mal sagen, ich finde es auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unschön, aber komisch, wenn man jetzt liest hier, dass Bourbon noch ein weiteres Gesicht hat hier bei seiner Akte oder auch bei Akai wurde es ja, meine ich, angedeutet, dass man das Ganze hier in Band 85 nachlesen soll, wo man sich dann denkt, ja, die anderen Fälle, die zusammengefasst werden, werden so detailliert dargestellt und hier soll man plötzlich Band 85 aufschlagen. Ja, das ist natürlich, weil damals in Japan Band 85, wie wir schon sagten, gerade erst erschienen ist. Und man da zeitlich beieinander war. Hier in Deutschland ist es jetzt, wir sind bei 95, da ist 85 auch schon ein bisschen her. Und man hätte hier erwartet, dass der Text halt da steht. Aber man kann in der deutschen Version ja nicht zu sehr von der japanischen Originalversion des Bandes abweichen. Von daher ist es ein bisschen, ja, zeitlich halt, ja, ein Problem. Ja. Gut, dann sind wir nach der Akte von Bourbon am Ende dieses Sonderbandes angelangt. Wir haben noch ein bisschen Werbung hinten für Atelier of Witch Hat, das Geheimnis der Hexen, Bungo Stray Dogs, Kaito Kid Treasured Edition, ach, Kaito Koruba ist wieder mit am Start, Yukio Holder haben wir auch noch Werbung und Your Name. Ja, denke ich, ist eine gute Werbepalette hier. Ja, was sagt ihr denn insgesamt zu diesem Band? Würdet ihr den weiterempfehlen? Ja, also ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil also jetzt mal, ja, sagen wir mal, abseits von den Story-Charakteren, ich fange mal so ganz am Ende sozusagen an, wenn man sich schon allein den Fakt mit den Akten ansieht und den ganzen Informationen, die wir über die Personen dann da eben nochmal gebündelt bekommen, finde ich, ja, lohnt sich dieser Band schon, weil man halt wirklich jede Menge Informationen steht in diesen Akten drin, viel ist zusammengefasst und alles auf einen Blick und nochmal ein paar Hinweise auf Fälle, wo man das nachlesen kann. Also, ja, war schon eine üppige Fülle an Informationen, die jeweils der einzelnen Akte zu entnehmen ist. Von daher, das hat mir sehr gut gefallen, dass da eben so viele Informationen halt drin sind, die einen, ja, kleinen Patzer sozusagen, oder Patzer halt das, die unschöne Darstellungsweise, die ich am Anfang erwähnt habe, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die Akten sind voll von diesen Informationen, die ich alle sehr wichtig finde, und deswegen finde ich den Punkt mit den Akten schon mal sehr gut und dann eben halt auch die einzelnen Personen, die hier halt eben alle angesprochen werden und ja, jeweils mehr oder weniger länger halt in einer Geschichte verpackt ja, zum Vorschein kommen. Das gefällt mir halt auch, wie wir gehört haben, hätte die eine oder andere Geschichte vielleicht besser hineingepasst, aber trotzdem finde ich ja das Konzept dieses Bandes, sag ich mal, recht gut, jetzt bezogen auf Shuichi Akai beispielsweise, dass man da halt eben nur ein kurzes Kapitel hat und dann sozusagen den Rest in diesen Akten halt, also keine komplette Story wie bei den anderen Sonderbänden, sondern eben nur kurz ausschnittsweise was. Und ja, von daher, ja, vom Lesefluss her sagt man, sage ich mal, hat man hier auch sehr viel zu lesen und einige Stunden kann man mit diesem Band verbringen. Ja, und das Ganze halt für den Sonderbandpreis von, Philipp hat es am Anfang gesagt, 6 Euro. 6 Euro bei uns. Ja, das ist meiner Meinung nach ein unschlagbares Angebot und man bekommt gute Geschichten, viele Informationen und das alles, ja, für weniger als was ein normaler Conan-Band kostet. Von daher meinerseits eine klare Kaufempfehlung für die Double Face Edition. Ich würde einen Disclaimer vorausschicken: Wenn man bereits fleißiger Käufer von Detective Conan Sonderbänden ist, sollte man sich hart überlegen, ob man diesen Band braucht. Denn es ist nämlich so, wie wir es teilweise, wie wir es schon auch nebenbei erwähnt haben, bis auf den Conan vs. Kaito Kid Fall war jeder Fall in diesem Band schon mal in einem Sonderband drin. Das heißt, wenn man bei sich zu Hause schon die Shinichi-Edition, Shinichi Returns, Special Black Edition 1 und 3 hat, dann braucht man diesen Band eigentlich nicht, weil dann ist nur neu die Akten und eben der Kaito Kid vs. Conan-Fall, der in der in Deutschland erschienenen Detective Conan vs. Kaito Kid tatsächlich nicht mit drin ist, sondern nur in einem anderen japanischen Sonderband über Kaito Kid, der hier bei uns nicht erschienen ist. Das heißt, wie gesagt, wenn man bisher fleißig gekauft hat, dann braucht man die Double Face wahrscheinlich nicht. Als Hardcore-Fan kann man natürlich wegen der Akten trotzdem zugreifen, ist dann auch noch cool. Und insgesamt ist es vielleicht ganz nett, diese Fälle auf einmal zu haben, auch wenn man sagen muss, es sind jetzt nicht unbedingt die Highlight-Fälle. Deswegen, ich habe es jetzt nicht bereut, diesen Band gekauft zu haben, insgesamt, auch wenn ich die Sonderbände alle habe. Aber man sollte sich das vorher schon mal überlegen. Diesen Disclaimer würde ich mitgeben, weil eben viel von dem Inhalt so deckungsgleich ist. Ja, da hast du recht. Dann hänge ich an meine Bewertung noch. Ich bin davon ausgegangen, dass man noch keinen Sonderband hatte. Ja, also ich würde das auch ähnlich sehen. Ich würde, also es ist natürlich immer, kommt immer auf die Perspektive an, was man für ein Detective Conan Fan ist. Wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir keine normalen Bände, das sind mir 95 Bände, sind mir viel zu viele, und ich kaufe mir nur die Sonderbände, um da halt ein bisschen Detective Conan mal zu lesen zwischendurch, dann hat Lasse recht, dieser Band würde ich da nicht empfehlen, weil der halt viel zu wirr ist, viel zu viele Gegebenheiten aufgreift, die nicht erklärt werden hier in diesem Band, sondern einfach nur einen wirklichen krassen Fokus auf diese doppelten Identitäten legt. Aber vielleicht, wenn man sagt, ich habe jetzt 95 Manga-Bände im Regal stehen bei mir, habe mir noch keinen Sonderband gekauft oder nur ganz wenige, dann ist dieser Band vielleicht tatsächlich geeignet, denn dann hat man hier einen guten Überblick darüber, welche Charaktere alle eine Doppelidentität haben, was mit denen los ist. Also hat wirklich diese zentralen Kapitel dazu hier liegen und kann noch mal reinlesen und sich einen Überblick verschaffen. Das finde ich tatsächlich hier in diesem Band wirklich sehr gelungen. Also nicht, dass man diesen Fokus auf der schwarzen Organisation hat, wie ich schon sagte, sondern wirklich auf den doppelten Gesichtern. Das sagt ja auch der Titel dieses Bandes. Also der Inhalt macht dem alle Ehre. Und ja, wenn man noch mal alles kurz und knackig präsentiert haben möchte, wie zum Beispiel Special Black Edition, macht ja auch kurz und knackig noch mal einen Rundumschlag über alle Organisationsfälle. Dieser Band macht einen Rundumschlag über alle doppelten Identitäten und das auch sehr gut, finde ich. Also auch mit den ganzen Zusammenhängen, die hier sind, die erkennt man dann vielleicht besser, wenn man alle 95 Bände schon gelesen hat und kann das auch in den richtigen Kontext einordnen und liest dann nur noch mal, aha, der war noch der und der hat diese doppelte Identität und so weiter und so fort. Also ich denke, an diese Leser richtet sich der Band vielleicht eher. Aber man kann ihn auch so lesen, also es sind spannende Fälle. Man muss natürlich damit leben, dass einige nur auszugsweise enthalten sind und man nicht das ganze Repertoire hier bekommt. Also wenn man wirklich sagt, ich kaufe nur Sonderbände, um Fälle zu lesen, dann ist man hier eher falsch, weil was soll ich mit Kapitel 1 von einem längeren Fall? Das ist Quatsch. Also ja, und man hat sie natürlich auch schon alle, wie Lasse schon sagte, wenn man alle anderen Sonderbände hat. Zur deutschen Umsetzung kann ich vielleicht noch was sagen. Also finde ich an sich wirklich sehr gelungen. Auch die ganzen Sonderakten hat mich sehr gefreut, diese zu lesen. Weil ich das Gefühl hatte, da hat auch jemand übersetzt, der Ahnung davon hatte. Liebe Grüße an Josef Schanl und Cordelia Suzuki. Fand ich sehr gut. Ein paar Fehler haben sich natürlich in den Band eingeschlichen. Das sind die üblichen Fehler aus den Bandveröffentlichungen. Also hier wurde nichts korrigiert tatsächlich. Zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Also die gleichen, wenn eine Sprechblase damals verrutscht war, ist sie auch in diesem Sonderband verrutscht. Und eine doppelte Sprechblase war auch enthalten, hier wie im Originalband damals. Also das hat sich alles, wurde 1:1 von damals übernommen. Nichts korrigiert, soweit es mir aufgefallen ist. Es sind aber wenige Fehler tatsächlich enthalten, weil in den Originalbänden damals auch wenige Fehler drin waren. Von daher hält sich das hier sehr in Grenzen. Finde ich auch sehr gut. Also insgesamt kann ich dem nur eine positive Bewertung geben, vielleicht 4 von 5 doppelte Gesichter. Ja. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ganz kurz zum Schluss nochmal. Dann schließe ich mich, wie gesagt, den 4 von 5 Masken an. Eben halt, weil Lasse ja den Punkt schon eingeworfen hatte mit dem, wenn man schon alle Detektiv Conan Bände oder alle bisherigen Sonderbände hat, dann sollte man sich das eben halt überlegen. Wenn man bisher noch keinen Sonderband hat oder nur die Kaito Kid und Special Romance Edition, dann kann man sich den auf jeden Fall zulegen, weil er eine sehr gute Ergänzung ist. Ja, das hast du mal gut zusammengefasst und demnach würde ich sagen, wir beenden diesen Podcast hier, jetzt, an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, instagram.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, conannews.org/discord, conannews.org/iTunes, conannews.org/Spotify. Da könnt ihr den Podcast seit neuestem auch hören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal an dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei diesem neuen Double Face Edition Sonderband. Tschüss. Macht's gut, wir hören uns demnächst wieder.